Plan auf Teufel komm raus, füreinander gemacht. In der Hitze der Nacht, geküsst und gelacht. Der Morgen erwacht. Hast mir Dinge gezeigt, die hätt ich so nie gemacht. Du bist die Party meines Lebens.